Hallo Johannes. Hallo Konstantin, schön, dass du da bist. Danke, dass ich kommen durfte. Wir befinden uns hier im, wie heißt der Laden, Gitarren und Bässe, Rössel in Koblenz. Ich habe auch eine Gitarre von dem Fritz dabei, das ist eine Bluesy, die baut er hier. Und die sind sehr schön und ich kann die mir, glaube ich, nicht leisten. Die baut er selber, das ist Handwerksarbeit? Das ist echte Handwerksarbeit, wie es noch sehr, sehr selten und sehr, sehr teuer nur zu geben ist. Obwohl, so teuer ist es gar nicht. Oh, 2 Mille, aber für ein Instrument, handgemacht, selber Design, selber entworfen, ist das eigentlich kein Preis und man bekommt ein sehr individuelles, sehr gutes Stück. Kann ich nur empfehlen. Okay, ja, wir sind jetzt hier in Koblenz und ich wohne ja hier in dem Stück. Deswegen, das ist aber toll. Ja, deswegen kriege ich das auch immer mit, wenn hier die verbotenen Lieder gespielt werden. Wie Ich wollte schon immer mal Smoke on the Water im Fernsehen spielen. Aber jetzt mache ich das mal aus. Ja, wir sind jetzt hier aus dem konkreten Grunde. Du bist ja Musiker. Ja, ich bin Musiker und ich spiele in der Tribute Show, in einer Placebo Tribute Show, 9. Mai im Café Hahn. Kommt vorbei, würden wir uns freuen. Und bin auch mit einer Gothic-Kapelle unterwegs, das ich. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten neuen deutschen Todeskunst. Und da sind wir jetzt demnächst auf dem Amphi-Festival. Das ich. Neue deutsche was? Neue deutsche Todeskunst. Das ist vor ungefähr 20 Jahren entstanden. Man hat die Vorstellung oder die Idee entwickelt, wenn man den Tod in den Alltag nimmt, nimmt man ihm den Schrecken. Also es ist ein ganz bewusster Gegenentwurf zu irgendwelchen religiösen Ideen, weil die sagen ja immer so, hier ist alles blöd und wenn ihr brav seid, kommt ihr in den Himmel, da ist alles toll. Wir sagen, nee, hier ist schon alles toll und so leben wir dann auch ein bisschen und nehmen halt ganz bewusst wahr, dass die Natur, die Umwelt, das alles sehr viel zu bieten hat und dass ich nicht auf irgendein Versprechen warten muss, sondern wenn ich mich ein bisschen drum kümmere, auch hier schon durchaus das Paradies haben kann. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Ist das Philosophie oder Religion? Das ist eher schon Philosophie. Also Religion wäre es ja, Religion beinhaltet ja immer einen gewissen Absolutismus. Ist aber ja auch Metaphysik, ne? Darum geht es ja hier. Auch Metaphysik, natürlich. Nur der Tod ist ja nun mal eine Tatsache. Wir können das alle nicht leugnen. Wir werden alle irgendwann sterben. Du und ich. Und ich vielleicht. Du vielleicht. Okay, dann weißt du mehr als ich. Wir werden darüber sprechen, wenn es soweit ist. Dein Name ist Johannes Ton. Du bist wie alt? Oje, das fragt man dann nicht. Ja, ich bin jetzt 48 geworden. Das ist aber toll, da bist du jünger als ich. Ehrlich? Ja, ja. Oh. Johannes, wir haben uns kennengelernt mal, weil ich hatte so eine Musikveranstaltung in Andernach und da hast du mal für mich gespielt und das war eine tolle Angelegenheit. Ja. Und wir sind da seitdem in Kontakt geblieben über Facebook. Und dann habe ich gesehen, dass du, beziehungsweise damals warst du auch bei den Piraten. Das ist richtig, ja. Und in dieser Reihe geht es halt darum, Mensch und Politik, das heißt, mich interessiert hier, wie ist der Mensch Johannes, seine Beziehung zur Politik, warum ist er da um Gottes Namen hingegangen als Musiker und dann, was hat er da erwartet, was hat er angetroffen und was ist jetzt? Ja, das sind ja schon ganz viele Fragen auf einmal. Ne? Ich bin immer so. Ja, das ist, also was habe ich erwartet? Eigentlich war für mich die Entscheidung, in einer politischen Partei beizutreten, sehr, sehr schwierig, weil für mich waren Politiker schon immer so ein bisschen suspekt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und ich hatte ursprünglich immer das Gefühl, dass die Demokratie, so wie wir sie heute leben, in einem Parteienspektrum mit Parteidisziplin, mit Fraktionsdisziplin, losgelöst von dem Ideal der freien Mandate, das nicht der richtige Weg sein kann. Und das war eigentlich so das, was die Piratenpartei, als ich seinerzeit eingetreten bin, das war 2008, also Anfang 2009, das, was da tatsächlich passiert ist, was sich aber leider Gottes nicht eingestellt hat, die Piratenpartei ist ganz, ganz schnell in dieses Parteienmodell, wie wir es dann kannten, zurückgefallen, als auch die ersten Mandate kamen. Und letztendlich hat mich meine Erlebnisse mit der Piratenpartei in dieser Überlegung bestärkt, dass eine moderne Demokratie sich irgendwann von diesen Parteigedanken, von diesem Parteienspektrum lösen muss. Moment. Du greifst ein bisschen vor. Okay, ich greife. Du hast ja auch 5 Fragen in einer. Naja, wie hat es denn angefangen? Naja, wir hatten dann hier noch so die kleine Freiheit im Altenhof und dann stand dann irgendwann der Gründer des Rheinland-Pfälzischen Landesverbands, der Ansgar Felten, stand da und sagte, ich suche eine Kneipe, wo wir uns treffen können und wir finden den Namen Kleine Freiheit ganz toll, den ich auch immer ganz toll fand, weil das hat nichts mit Hamburg zu tun, wie viele immer dachten, sondern... Das ist eine Kneipe jetzt. Das war eine Kneipe. Die Kleine Freiheit ist... Gibt es nicht mehr. Leider nicht mehr, nein. Die ist benannt nach der Kleinen Freiheit von Karl Valentin und Liesel Karstadt damals am Stachus in München, wo dieser freigeistige Gedanke dahinter steckte. Es gibt dann hier so einen stadtbekannten Stadtführer, der erzählt immer, das hätte was mit Hamburg zu tun, aber der lernt es dann auch nicht mehr. Dann war ich ja dann quasi zwangsläufig immer mit dabei, wenn die sich getroffen haben. Und dann fand ich da viele Sachen sehr, sehr spannend und neu. So warst du zwangsläufig mit dabei? Ja, ich habe ja dann in dieser Kneipe noch gearbeitet zu der Zeit. Und fand das eigentlich ganz spannend, so was die so erzählt haben. So ein BGE wollte es ja noch ansprechen. Und auch das Ideal mit diesen freien Mandaten und natürlich auch die Überarbeitung des Urheberrechts, was, ich greife jetzt nochmal vor, total schief. Gemma, ja, Gemma. Was total schief gegangen ist, weil man hat in dieser ganzen Urheberrechtsdebatte nie wirklich die Belange der Urheber mit berücksichtigt, sondern kam dann immer so der Querverweis auf das BGE, fand ich ganz schlimm und habe ja dann auch sehr viel mitgearbeitet. Ich habe keine Ahnung. Alleine 8 Bundesparteitage maßgeblich mitorganisiert, losgelöst von vielen anderen Events, die ich für die Partei gemacht habe, wo es natürlich auch niemals mal ein Dankeschön gab. BGE bedeutet bei dir bedingungslose Grundeinkommen. Das ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, wo ich heute noch vollkommen dahinter stecke. Ich kannte das vorher schon ansatzweise durch den Professor Dr. Götz Werner, das ist ja der Vorstandschef von den Drogeriemärkten von DM, der da auch ein großer Verfechter ist. Und ich wage die Prognose zu sagen, dass der erste europäische Staat oder das erste europäische Land, was den Mut hat, das einzuführen, innerhalb kürzester Zeit alle anderen Staaten, was Innovation, Kreativität, aber auch in der Kultur und Kunst abhängen wird. Weil ein BGE, wenn man das mal von der Chance her führt, die Diskussion und nicht von der Neiddebatte, wie das die Politiker gerne immer anstoßen, da unglaubliche Energien dahinter stecken können. Wir gehen jetzt ins Detail. Also du warst da in die Kleine Freiheit und die haben darüber gesprochen und du fandest das wunderbar interessant und ganz tolle Themen und da könnte man die Welt verändern und mitmachen. Genau. Wir heben die Welt aus den Angeln, wir sind jung, wir sind sexy, wir sind originell, wir sind toll, ja. Und der erste Bundesparteitag... Hat er sexy gesagt? Ja, das natürlich war das sexy, es war alles total aufregend. Und der erste Bundesparteitag, den ich dann besucht habe... Moment, da sind wir ja noch nicht. Also, die haben da gesprochen und du hast gesagt, das wäre was für mich. Nee, das so weit war es noch gar nicht. Also das war so ein Prozess. Man hat mich natürlich dann auch immer angesprochen und dann hat man auch mal diskutiert. Wie bei den Zeugen Jehovas, oder? Nö, gar nicht, ganz zwanglos. Also die Leute, die zu der Zeit hier in Koblenz noch Piraten waren, die waren da noch nicht so dogmatisch oder so missionarisch unterwegs. Sind sie das jetzt? Naja, die Piraten in Koblenz sind... gibt es so nicht mehr, also der Kreisverband, den ich auch noch gegründet habe, ist also personell vollkommen am Ende. Die haben dann nicht mal mehr eine Liste, sogar noch nicht mal mehr eine offene Liste auf die Reihe gekriegt und die Leute, die das zu verantworten haben, sitzen jetzt im Landesvorstand, weil ich war ja dann irgendwann auch mal im Landesvorstand Rheinland-Pfalz. Tatsächlich und das war zum einen eine sehr spannende Erfahrung, aber auch zum anderen eine sehr, sehr schlechte Erfahrung. Und also wie gesagt, die Piraten hier in der Region spielen überhaupt keine Rolle mehr, also auch sonst nicht. Aber damals fandest du das interessant und da hast du gesagt, oder wie kam das dazu, dass du diesen Schritt gemacht hast, den Antrag auszufüllen, den abzugeben oder abzuschicken und zu sagen, so jetzt habe ich einen Mitgliedsausweis. Ja genau, das war eigentlich jetzt nicht so der Moment, so, wo ich sage, jetzt mache ich das, sondern ich habe das dann irgendwann aus einem Gefühl heraus gemacht. Auch aus einem Gefühl der Verantwortung heraus, weil ich gedacht habe, ich war ja immer so der Apo und der Mensch, der auf der Straße rumgelaufen ist und protestiert und demonstriert hat. Jetzt musst du die politische Verantwortung auch mal wahrnehmen, die du von anderen einforderst. Das war so die Überlegung, die ich da hatte. Und das habe ich dann auch gemacht, ja. Verantwortung gegenüber wem konkret oder allgemein? Allgemein, also auch der Verantwortung gegenüber, was hinterlasse ich, was hinterlässt meine Generation, den nachfolgenden Generationen, für welche politische Landschaft hinterlasse ich? Und habe ich dann wirklich auch meinen Schärflein dazu beigetragen oder bin ich nur so ein Stammtischschwätzer? So, das war so für mich die Entscheidung zu sagen, okay, das hier ist nicht diese Politikerstruktur, die ich ablehne, sondern das ist was Neues, was Aufregendes. Hier wird wirklich versucht, Politik 2.0 zu denken, eine moderne Demokratie im digitalen Wandel zu denken und vielleicht auch umzusetzen. So, und letztendlich muss man auch sagen, dass es tatsächlich das Verdienst der Piraten ist, dass einige Themen, die so zu der Zeit da propagiert worden sind, ja auch in der Politik angekommen sind. Also die SPD hat dann einen Basisentscheid gemacht. Die Grünen haben ihre Europaliste über eine Online-Abstimmung gewählt. Man hat die FDP auch, ne? Bitte? Die FDP auch, glaube ich. Die FDP auch. Man hat angefangen, in diversen Gemeinden die Stadtratsversammlungen zu streamen. Man hat für Transparenz gesorgt. Die Teilhabemöglichkeiten, die Hemmschwellen zu senken, dass die Leute halt leichter Zugang zu diesen ganzen Dingen haben. In Koblenz im Stadtrat ist es ja zum Beispiel so, man darf den besuchen, aber ein Besucher hat auf gar keinen Fall Rederecht. Darf da nichts sagen. Ist doch sofort rausgeschmissen. Warst du schon mal da? Ja, ich war schon mal da. Also speziell hier um das Bauvorhaben Stadtbad habe ich mir die ganzen Bürgerversammlungen natürlich angeschaut, war schon im Stadtrat selber, als das vorgestellt worden ist. Und ich habe gute Kontakte zu einigen Stadträten über alle Fraktionen hinweg, wo ich dann, wenn ich dann mal eine politische Idee habe, dann auch versuche, über die Leute dann da anzudocken. Und die nehmen das auch immer auf. Also es ist ja nicht so, dass die Leute sagen so, nee, das ist nicht so, sondern wenn man die anspricht mit einer konkreten Idee und auch weiß, wie man so eine Idee anstößt, Impuls gibt und etabliert, dann funktioniert das auch ohne Partei letztendlich. Weil ich bin dann irgendwann auch mal festgestellt, dass dadurch, dass die Piraten nicht mehr so wirklich ernst genommen werden, dass man dann gesagt, sagt er, ja, wir haben die Piratenpartei zusammen. Wir waren bei der Verantwortung. Wir waren bei der Verantwortung. Ja, diese Verantwortung habe ich dann halt genommen. Ich habe also sehr viel strukturelle Arbeit geleistet. Ich habe, wie gesagt, der erste Bundesparteitag, den ich besucht habe, in Bingen damals, Ende 2009 oder Anfang 2010, weiß ich gerade nicht, den habe ich ja noch maßgeblich selber mitorganisiert, wie dann im Laufe der Jahre 8 Bundesparteitage in allen möglichen, ich habe Versammlungen geleitet, ich habe mich um die Technik gekümmert, ich habe den Krempel organisiert, den Auf- und Abbau und so, also es war so in allen Hand. Woher kam die Knette eigentlich? Von der Partei? Also am Anfang, die ersten Bundesparteitage, die wurden mit sehr, sehr viel Eigenleistung und den ersten Parteigeldrückflüssen aus Wahlen finanziert. Gab es ja noch keine Mandate, also Mandatsträgerabgabe kennt die Piratenpartei bis heute noch nicht, das ist auch so ein Ding, aber das schweife ich jetzt ab. Das springende Punkt ist, ich habe dann mich auch um die Finanzen gekümmert und das uferte immer mehr aus, bis dann zum Schluss Parteitage so 120.000 Euro gekostet haben, Neumarkt, Neumünster, Bochum 2 waren so in der Region. Das kann ja so schwanken, da waren noch welche, die haben 80 gekostet, aber egal. Darüber ist die Partei auch pleite gegangen. Nachdem dann so der Bundesvorstand letztes Jahr zum Teil zurückgetreten ist, um Neuwahlen zu erzwingen, musste ja ein außerordentlicher Parteitag einberufen werden. Das hat ein Heidengeld gekostet. Und die Leute, die das erzwungen haben, die jammern jetzt im Bundesvorstand, wir haben kein Geld. Weil die Partei dann noch so blöd war, die wieder reingewählt hat. Da muss ich sagen, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so okay, also irgendwie verlassen wir jetzt so den Raum der Möglichkeiten und fangen an, hasardiert. Was war denn jetzt mit der Verantwortung? Ich meine, du bist dahin wegen Verantwortung, hast alles Mögliche gemacht. Hast du denn irgendwas von Verantwortung gesehen? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon durchaus Piraten. Also muss man mal so sehen. Ich bin jetzt nicht so der genialste programmatische Denker. Oder ich habe zwar auch einige Agenten, ich habe die Kulturpiraten aufgebaut, Agenda ist auch mitentwickelt, aber ich bin eher so ein Orga-Mensch. Also ich habe mich immer so jemand gesehen, der den Menschen, die diese Dinge denken und umsetzen, die Struktur zu bieten. Da habe ich mich verortet. Und das hat dann irgendwann auch nicht mehr so funktioniert. Aber das war so meine, weil ich habe halt überlegt, was kannst du an Verantwortung, was kannst du an Leistung bieten? Und das ist halt nun mal mein Organisationstalent. Ich habe also, wie gesagt, Bundesparteitag organisiert, Landesparteitag organisiert. Ich habe Urheberrechts-Events, wo wir uns mit Urheber getroffen haben, organisiert. Wir haben, als die GEMA-Reform anstand, habe ich hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein eine große Diskussionsrunde auch mit sehr bekannten Musikern organisiert, die natürlich auch nur gekommen sind, weil der persönliche Kontakt da war, die sehr kritisch waren. Und wir haben es halt tatsächlich geschafft, diese GEMA-Tarifreform aufzuhalten. Das war durchaus auch ein Mittenverdienst von uns. Das waren so die Dinge, die ich dann gemacht habe, wo ich meine Verantwortung gesehen habe, dass da eine Plattform zu entwickeln für solche Dinge. Das heißt, du hast, wenn ich mal ganz direkt sein darf, die Piraten missbraucht, um deine... Nee, wieso habe ich... Naja, weil du ja immer so GEMA, das war ja dein Thema, und da hast du gerade diese Plattform, die sich angeboten hat, benutzt, um dein Thema durchzubringen. Naja, das ist kein Vorwurf, jetzt ist es so. Nein, ich habe die Piraten nie als ideologische oder dogmatische Partei wahrgenommen, was sie ja jetzt geworden ist, weil wir sind so ein Sozialliberal, aber keine Ahnung, was sich da alles zusammenspinnen. Für mich war die Piratenpartei mit ihren ganzen Strukturen, mit diesen Voice-Chats, Mumbles, Mailinglisten und Wiki und so, immer nur in Anführungszeichen eine Plattform, um politische Inhalte zu entwickeln, zu propagieren und eventuell zu etablieren. Ja? Und der Absturz der Piraten fing unter anderem auch damit an, dass man plötzlich dogmatisch und ideologisch gedacht hat. In Rechts-Links-Schemen, man hat sich versucht, so ein Etikett aufzudrücken, indem man gesagt hat, jetzt sind wir sozialliberal. Und als ich dann mal versucht habe, die innerparteilichen, demokratiebildenden Prozesse mal dahin zu lenken, weil Politik ist Prozess, ja, dahin zu lenken, zu sagen so, ja, wie sozial ist denn liberal und wo hört liberal auf, um sozial zu sein? Diese Fragen sind nie beantwortet worden. Es ist einfach nur ein Etikett. Es ist eine hohle Nuss, ist es sonst nichts. Ja? Natürlich denke ich sozial und ich denke auch liberal. Ja, aber diese Vermengung, die ist mir nicht ganz klar. Und das war so ein Punkt, wo ich auch gedacht habe, so, nee, das möchte ich nicht. Ich weiß nicht, wie sozial das Jahr 2020 ist und wie liberal. Ich glaube mittlerweile auch, dass es bei, 8-9 Milliarden Menschen mit der individuellen, uneingeschränkten Freiheit, dass das problematisch wird, dass wir das überdenken müssen, ob das geht überhaupt, ja, und auch in der kompletten, wenn man sich so dieses kapitalistische System in der westlichen Welt anschaut, das ist ja nun mal so, dass halt sehr viele Menschen nichts haben, verspitzt, und ganz wenige Menschen haben ganz, ganz viel, und die eigentliche Aufgabe der Politik, Ausgleich dieser verschiedenen Interessen zu schaffen, das findet ja nicht mehr statt. Also ich sehe es halt nicht, es findet nicht mehr statt. Es wird nur noch Besitzstandswahrung betrieben. Wir haben einen politischen Stillstand seit Merkel. Also man möge mir widersprechen, ich würde mich freuen, aber ich sehe es halt einfach nicht. Man hat Angst vor liberalen Strukturen wie zum Beispiel das Internet. Man versucht es in allen Ecken, versucht die Politik irgendwie sich diesem Internet habhaft zu machen, um es zu kontrollieren, um es zu steuern. Weil, wie wir ja gesehen haben in den Revolutionen in Tunesien und in Libyen und so, was das Internet seinerzeit für eine Rolle gespielt hat. Wir haben versucht, nachdem die restriktiven Staaten das Internet da gesperrt haben, haben wir ja versucht, über Telefonleitungen und so, ich will das jetzt nicht im Detail aus Gründen ausführen, aber es gab da innerhalb der Piratenpartei eine sehr starke Gruppe, die das auch nie großartig propagiert hat, die es ermöglicht hat, dass diese Menschen trotzdem Internet hatten, um sich über Twitter oder Facebook oder die deutschen Piraten. Die deutschen Piraten, ja. Die Spieler haben da eine ganz große Rolle gespielt. Die sind aber auch alle nicht mehr dabei. Damit diese Leute sich organisieren konnten. Ne? Und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt. Und da fing das ja auch an mit Vorratsdatenspeicherung und NSA und so weiter und so fort. Natürlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Internet ein öffentlicher Raum ist. Also wenn ich mich ins Internet begebe, begebe ich mich in einen öffentlichen Raum. Also du warst bei den Piraten und da hast du organisiert und da hast du Computer aufgebaut und da hast du Lautsprecher aufgebaut und da hast du Mikrofone eingestimmt und dann hast du Mailinglisten gemacht und da hast du Leute eingeladen und da hast du Rechnungen bezahlt und da hast du... Nee, eine Rechnung, das macht die Bundesschatzmeisterin. Ja, also du hast irgendwie so eingeleiert, dass das oder das angemietet wird für die Parteien. Auch, aber da gab es eine andere Arbeitsgruppe für. Also da war ich jetzt nicht so maßgeblich involviert. Mir hat man gesagt, so, pass auf, Bundesparteitag, dann und dann, da und da, und wir weiß ja, wie es geht. So. Und ich darf mal sagen, du bist mir nicht böse, hoffe ich, da hat der Stress auch zu Hause angefangen. Oh, natürlich. Das war eigentlich nicht so das Problem. Der Stress zu Hause fing damit an, als ich auf die vollkommen behämmerte Idee gekommen bin, für den Bundesvorstand zu kandidieren. 2011 oder 2012 war das, das weiß ich jetzt nicht mehr. 2012 meine ich, wäre das gewesen. Ja, da war dann das da, also meine Frau hat da wirklich sehr viel Geduld und sehr viel zurückstecken müssen, was ich immer noch ganz schade finde. Geht das jetzt um die Zeit oder worum ging es da konkret? Was war da? Also es ist halt so, dass durch die Kandidatur innerhalb der Piratenpartei also wirklich ein ganz harter Verdrängungskampf stattgefunden hat, der also auch mit absolut unfairsten Mitteln und Pöbeleien und Diskreditationen und so weiter zusammenhing, worauf ich dann nie reagiert habe. Ging es da um die Töpfe oder um die Menschen oder um Macht? Ich habe keine Ahnung, vielen ging es eigentlich nur da ums Pöbeln, glaube ich. Ich habe da auch nicht wirklich reagiert, erst als dann solche Leute angefangen haben, meine Frau anzupöbeln über Parteimedien, also nicht öffentliche Medien, sondern Parteimedien, da wurde das eigentlich auch zu viel und dann war eigentlich diese Kandidatur permanent in den Köpfen. Also es hat eigentlich unsere ganze Beziehung, unser ganzes alltägliches Leben auch mitbestimmt. Willst du ein Beispiel anführen für diese Pöbelei oder lieber nicht? Ach nee, will ich jetzt nicht mehr. Also so ein bisschen zu lang her. War halt einfach unterirdisch und ich habe da ja so Erfahrungen ja dann auch als Mitglied des Landesvorstands Rheinland-Pfalz seinerzeit gemacht und da sagen so viele, ja, das sind immer nur Einzelne, wie kannst du das auf die ganzen Piraten zurückbrechen? Fakt ist, dass niemand anderes sich dann auch irgendwie mal bemüßigt gefühlt hat zu sagen so, hey Leute, so geht's nicht. Also alle, die damals das Maul gehalten haben, haben auch jetzt für mich nicht das Recht zu sagen, wie kannst du alle über einen Kamm scheren? Ja, ich habe bei den Piraten viele Menschen kennengelernt, die heute noch für mich wichtig sind, mit denen ich auch noch Kontakt habe, die so auch nie gemacht haben. Aber die Masse hat für mich als Gemeinschaft schlicht und ergreifend versagt, weil man das duldet, geduldet hat und immer noch duldet. Und ein ganz, ganz schlimmes Beispiel war immer noch das, was mit Anne Helm seinerzeit passiert ist. Die hat ja da so eine Femenaktion gemacht und dann ist die auch von Piraten gehetzt worden bis zum Umfallen. Es hat niemand nachgesagt. Alle haben sie auf das Mädel eingeschlagen in einer unfassbaren, unerträglichen Art und Weise und machen sie heute noch, obwohl die schon längst ausgetreten ist. Was soll das? Ich meine, egal wie man jetzt diese Aktion politisch oder auch soziologisch bewerten mag, rechtfertigt das nicht diese Art und Weise. Diese Unkultur, dieser vollkommene Mangel an Empathie, sich vorzustellen, was man so einem Menschen mit seinem Gepöbel und seinen Drohungen und Diskreditionen und antut. Ja. Ich merke schon, da kommt ein bisschen Stress raus. Ja, natürlich. Es ist ja für mich heute noch so. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht Piratenparteispezifisch ist, sondern menschlich überhaupt. Das heißt, in den anderen Parteien. Also spannenderweise, als dann so einige Sachen dann auch rausgekommen sind, auch da gab es ja noch Rheinzeitungsartikel und so weiter und so fort, kam der Zuspruch und so ein Beistand von anderen Parteien. Von Leuten, die ich kenne, die in anderen Parteien aktiv sind, die auch sagen, ja, wir haben auch so unsere Probleme und manchmal ist es auch nicht so ganz astrein, aber so in der Art und Weise ist es nicht. Und trotz allem würde ich jetzt niemals mehr auf die Idee kommen, mich parteipolitisch zu engagieren. Also wie ich habe das eben schon gesagt, ich habe so meine Connections, Kontakte, Kanäle, mein Netzwerk zu tollen Leuten, die sitzen hier bei den Grünen, die sitzen auch bei der CDU. Also das ganze Spektrum, wo ich dann halt auch mal zu einem Neujahrsempfang gehe und mit den Leuten spreche und auch meine Ideen, wenn ich gefragt werde, auch mal so darstelle und entwickle. Und da gibt es halt schon spannende Ansätze. Also du wolltest kandidieren für den Bundesvorstand? Ja, ich war zu der Zeit noch im Landesvorstand Rheinland-Pfalz. Dann hättest du auch den Beruf gewechselt, ne, oder? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das heißt, du bist im Bundesvorstand und bleibst trotzdem Musiker? Naja, das ist ja, wird ja nicht bezahlt. Ich meine, das ist ja alles ehrenamtlich, weil die Leute sich da antun. Bitte was? Also es wird kein Funktionär im Bundesvorstand oder in den Landesvorständen direkt bezahlt von der Partei. Wovon leben die Leute? Das ist ein sehr spannendes Thema. Also ich kenne einige Leute, die sich finanziell, familiär, beruflich und sozial ruiniert haben, weil sie eine Funktion in dieser Partei wahrgenommen haben. Ich kann es dir nicht sagen, wovon die leben. Weil irgendwie, ne, oder? Miete, Strom. Tja, wie gesagt, die leisten das ehrenamtlich. Es wird einfach Reisekosten abgerechnet und so. Aber wenn man sich halt mit Reisekosten pauschal oder so irgendwie über Wasser halten muss, weiß ich nicht, ob jemand mit so einem derartigen existenziellen Druck in der Lage ist, eine Gemeinschaft verantwortungsvoll zu führen. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Gut, wir wollen. Ich bin ja nicht gewählt worden. Ich hatte zwar ein recht gutes Wahlergebnis, aber ich bin nicht gewählt worden. Und ach, du hast die Wahl gemacht, das heißt du? Ja, ja, ich war dann, das war in Bremen. Ich bin dann angetreten, habe dann auch meine Rede gehalten und. Bin da auch noch von der damaligen Versammlungsleitung bös benachteiligt worden, weil man eine weitere Befragung irgendwie per Zustimmung. Also die Versammlung wollte noch weiter fragen, aber der Versammlungsleiter hat gesagt, so, nee, das reicht nicht, du wirst nicht mehr wollen. War mir aber eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon egal. Johannes Ponada wurde es ja dann auch und was man mit dem Mann dann veranstaltet hat, war auch absolut unterirdisch. Und ich kann unterm Strich auch nur sagen, ich bin heil froh, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist. Und noch viel froher war meine Frau. Also du bist zurück nach Hause gekommen, da hat sie gesagt, juppie. Ja, die hat vom Fernseher gesessen und ist fast gestorben, hat sich das angeguckt. Das war ja noch einer der Parteitage, die dann noch live noch bei Phoenix teilweise liefen und so. Und der Bundesvorstand, der dann da gewählt worden, der war ja relativ lange Bundesvorstand. Da habe ich auch sehr eng mit zusammengearbeitet. Da könnte ich den ganzen Abend erzählen, aber das ist ja jetzt nicht mehr. Also du hast dann irgendwann gekündigt, das war aber erst mal später. Was meinst du jetzt mit gekündigt, also ausgetreten? Ja. Naja, also ich habe ja dann Kulturpolitik gemacht, ich habe die Kulturpiraten. Aber du hast es mal weitergemacht nach deinem Vergebnis. Ja, nee, gut, ich habe halt eben viele Kultur zusammen mit dem Bruno Kramm, der zu der Zeit viel Urheberrecht gemacht hat, habe ich dann auch gesagt, so, naja, wenn wir jetzt ein Urheberrecht das reformieren, müssen wir uns auch um die Urheber kümmern. Ich initiiere jetzt als Gegengewicht die Kulturpiraten, habe die also versucht zu motivieren, habe die Mailinglisten eingerichtet, habe Twitter-Accounts gemacht, habe mich mit dem Deutschen Kulturrat getroffen. Bruno hat sich sehr viel mit Frank Schirmacher getroffen von der FAZ und dann haben wir da so Synergien erzeugt. Und dann kam halt anstehende Reform der Künstlersozialkasse. Da habe ich sehr viel gemacht. Ich habe da sämtliche Fragen, die von Künstlervereinigungen kamen, beantwortet. Weil das mit der Mitmachpartei ist ja dann auch immer so, mit Schwätzen tun viele, aber wenn es dann nun wirklich ums Ausarbeiten geht. Überraschung. Diese ganzen Vorschläge, so Beitragsgerechtigkeit in der Künstlersozialkasse, Kontrolle, Abrechnung und Transparenz, haben wir dann über die Frau Schillerneck von den Grünen dann im Bundestag zusammen mit der Frau Nahles dann tatsächlich dann vorgebracht. Das hat aber mit den Piraten schon nichts mehr zu tun gehabt. Ich gemerkt habe, da sind gar keine politischen Optionen mehr offen. Und da sind in der Tat ein paar Sachen dann halt eben auch von uns oder von mir, wie man das jetzt sehen will, sind da angekommen. Und dann war ein sehr bekannter Pirat aus Berlin im Fernsehen. Der hat sich nicht darum gekümmert und der sprach auf einmal über Künstlersozialkasse. Hatte überhaupt keine Ahnung, hat dann im Dreisat Kulturmagazin einen derartigen Mist erzählt, dass dann halt mich dann Leute die damit zu tun haben, angekommen sind, was ist denn das? Ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, mich hat keiner gefragt. Also Synergien finden da schon gar nicht mehr statt. Also normalerweise wäre es so gewesen, ich hätte mal angerufen und er hätte gesagt, so, du, Johannes, pass mal auf, ich habe da ein Fernsehinterview, Dreisat, da geht es auch um die Künstlersozialkasse, was ist denn da los? Da hätte ich gesagt, so, pass mal auf, wir haben da so 3-4 Hooklines, die müssen wir da reinbringen, dann ist alles gut. Nee, hat er dann irgendwas vom Pferd erzählt. Das war dann sehr frustrierend. Ich war ja dann auch Bundesbeauftragter für Kultur und Medien. Habe dann auch die Freie Medienkommission initiiert, wo es dann also um die GEZ ging und so weiter und so fort. Und ja, und dann hat dann der Bundesvorstand, ohne mir Bescheid zu sagen, ohne mir zu erklären, warum und wieso und überhaupt, mir diese Beauftragung entzogen. Das weiß ich bis heute noch nicht, warum, was da gelaufen ist. Und da gab es auch ein paar Leute, die nur Mist erzählen, also wo ich mir auch. Und da habe ich von mir gedacht, so, ja, okay, komm, das war's jetzt, ich drehe jetzt aus. Losgelöst von den 5487 vielen anderen Sachen, die scheiße waren. Ja. Es ist nicht so, dass wir jetzt das hier machen, um über die Piraten zu schimpfen. Es geht nur um deine persönliche Meinung jetzt konkret. Nein, will ich klarstellen. Ja, nee, ich will ja auch eigentlich gar nicht über die Piraten herziehen, weil ich denke, dass viele Dinge, die da in diesem Programm niedergeschlagen haben, toll sind. Da stehe ich auch nach wie vor dazu. Nur ich glaube, dass die Piratenpartei als Partei keine politischen Optionen mehr hat, diese Dinge umzusetzen, weil viele, die programmatische Arbeit geleistet haben, denen war auch nicht klar, wir haben das jetzt in unser Programm, wir haben das beschlossen, wir haben das diskutiert, wir haben das ausgearbeitet, dass danach die Umsetzung der programmatischen politischen Arbeit erst anfängt. Ja, also das ist halt leider so, dass dann die ganzen Arbeitsgemeinschaften kamen zum Erliegen und die Fraktionen haben sich immer mehr von der Partei abgelöst, da findet auch kein Austausch mehr statt. So, und dann hast du halt einfach keine Optionen mehr, wo du sagen kannst, okay, ich gehe jetzt mal zu dem, der sitzt im Landtag oder sonst wo und pass mal auf, wir haben das und das. Was kann man machen, wo kannst du so, das so, und das ist halt, finde ich halt einfach schade. Und ich finde, sehe auch in der ganzen Parteienlandschaft keine Partei im programmatischen und strukturellen Ansatz, die das leisten könnte, so wie das ursprünglich mal angefangen hat. Finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Ja. Die Idee für dieses Gespräch, muss ich dir eingestehen, entstand. Ein Geständnis gestehen? Ja, die Idee für dieses Gespräch, muss ich dir eingestehen, entstand in dem Moment, als ich dein Schreiben an die Partei in Facebook gesehen habe. Ah, das war computergeneriert. Ich habe das per Handy gemacht. Ja. Irgendjemand hat ein Tool gebaut, wo man per Handy mit 2-3 Klicks aus der Partei austreten konnte. Ja. Fand ich toll. Ja. Und danke für den Fisch, oder wie war das? Ja, danke für den Fisch ist natürlich so, ich meine, es war ja einmal eine Nerd-Partei und der Anhalter durch die Galaxis ist natürlich auch ein Werk, was bei vielen Nerds eine Rolle spielt. Und im ersten Buch ist es ja so, dass die Delfine als intelligentesten Wesen auf der Erde die Erde verlassen, bevor sie in die Luft gesprengt wird und dann sagen, danke und vielen Dank für den vielen Fisch. So, das ist so, und das war so ein Standardspruch. Danke, ja. Nee, ich habe das gelesen und da habe ich gedacht, da musste man hingehen und fragen. Man konnte dann in diesem Tool auch auswählen, was für einen Spruch man nimmt, so tschö, macht's gut oder hey und halt diesen Standardspruch. Der hat ein Ding geschrieben. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das tut. Das hat mir irgendjemand geschickt und habe gesagt, so per Twitter. Hab ich gedacht, so, okay, finde ich cool, machst du jetzt so. Im Zug. Da saß ich im Zug, war ich auf dem Weg nach Köln, um den Marc Benecke zu treffen. Genau, da saß ich im Zug, da habe ich das. Wie ist das denn jetzt konkret? Also deine Frau hat sich dann gefreut. Meine Frau hat sich sehr gefreut. Man muss ja auch wissen, meine Frau war ja auch Mitglied bei der Piratenpartei und die war zweite Vorsitzende vom Kreisverband hier in Koblenz. Aber die hatte das alles viel schneller als ich gemerkt, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und dann hat die auch gesagt, du bist auch nicht mehr lange dabei. Und es war auch so. Und die hat sich sehr gefreut, auf jeden Fall. Wie ist das nun mit anderen Parteien? Da geht es ja um Verantwortung. Und ich meine, die kannst du ja durchaus, sage ich mal, dann im Naturell nach bei den Grünen oder bei der Linken finden, oder? Naja, ich habe mir, die haben mich natürlich auch angesprochen, weil kennen ja auch viele. Und ich habe mir das auch angeschaut, aber so programmatisch ist natürlich so, in dem Moment, wo man im politischen Alltag ankommt und da auch den Sachzwängen und den juristischen Realitäten unterliegt, sehen viele Dinge ganz anders aus. Ja? Also da so stundenlang in irgendwelchen Ausschüssen sitzen und da klein zu machen, was die eigentliche politische Arbeit ist, alles nicht so einfach. Und die Grünen haben das halt damals, der Fischer hat gesagt, so, wir stimmen jetzt diesem Bundeswehrmandat zu und hat dann seine Partei darauf eingeprügelt. Das war so der erste Götterfall, sag ich mal. Das war so, bei den Linken ist es... Kosovo war das, ne? Kosovo war das, genau, KFOR. Das war schwierig. Obwohl, ich glaube, die Grünen mir da so noch so programmatisch fast noch so am nächsten stehen, aber die eiern halt teilweise rum. Das sieht man ja jetzt in Baden-Württemberg. Der Kretschmer musste auch Konzessionen machen, die mit seiner Partei nicht mehr viel zu tun hat, mit der Ideologie oder mit dem Gedanken, der dahinter steckt. Bei den Linken war ich auch gewesen, hier in Koblenz habe ich mir angeschaut, das ist programmatisch und so eigentlich alles ganz toll, aber das ist, also ich fand das so ein bisschen seltsam, ich war da auf dem Neujahrsempfang und da saß da einer und hat die ganze Zeit Tucholsky zitiert, Weltkriegsgedichte mit entsprechenden Bildern. Ich meine, ich finde Tucholsky ganz toll, ich habe die komplette Ausgabe zu Hause und auch gelesen. Aber das fand ich dann so mal so ein bisschen, ich meine, das Politik findet ja im Hier und Jetzt statt. Natürlich muss man sich seiner politischen Wurzeln auch bewusst sein und diese auch immer wieder hervorheben. Aber das fand ich in dem Moment so ein bisschen un- und das hat mich irgendwie, keine Ahnung, fand ich ein bisschen dogmatisch so. Das hat mich gestört. Und dann war ich bei den Grünen, da hat die, hast du den Namen vergessen, die stellvertretende die Fraktionsvorsitzende von den Grünen in Rheinland-Pfalz, Landtag, ganz toll. Super Rede gehalten, habe mich sehr wohl gefühlt, war ganz toll. Und habe auch jetzt mit einigen Stadträten so ein paar Sachen hier so angestoßen. So. Aber jetzt zu sagen, ich trete jetzt in die Partei ein, da muss ich immer so an Reinhard May denken. Ich lasse mich auf keinen Verein ein. So, das ist, also das wird auch so nicht mehr passieren. Als Musiker ist man da nicht so an Grenzen gewöhnt, glaube ich. Ja, ich muss immer an Konstantin Wecker denken, den ich übrigens dank meiner Frau am Mittwoch live sehen werde. Die hat mir Karten geschickt. Der hat immer gesagt, wenn in dem Moment, wo ich in eine Partei eintrete, nagle ich mich fest. Ja, ist ja auch politisch sehr aktiv. Ich habe auch einige Bücher von ihm gelesen und verfolgt das ja auch und hat ja auch wirklich ein paar sehr schöne musikalische, sehr politische Statements abgegeben. Zum Beispiel, ich sage Nein, spiele ich ja auch manchmal live, wenn ich alleine auftrete, ein ganz wichtiges Lied. Der wäre in der Partei vollkommen, der würde da eingehen, wie eine Primel. Weil dann auf einmal hast du diese Parteizwänge, diesen, oder Fraktionszwänge. Ich meine, wir hatten früher das Ideal der Themenkoalition, ja. Auch Personalsachen können ein Thema sein, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier ein Parlament und alles sind freie Abgeordnete und dann sagt einer, so, ich habe jetzt das und das Thema und das würde ich so und so angehen. Und ich kann mir frei überlegen, ja, finde ich toll, gehe ich mit oder ich gehe dagegen an. Weil Demokratie beinhaltet, ist immer eine Frage der Mehrheiten. Und wenn ich einer Mehrheit unterliege, muss ich mir die Frage stellen, kann ich mich mit dem gewonnenen Ergebnis arrangieren? Dann muss ich es auch akzeptieren. Oder aber muss ich mir sagen, ich habe im Vorfeld in der politischen Willensbildung irgendwas falsch gemacht, weil ich glaube, dass das Mehrheitsergebnis nicht richtig ist. Dann beginnt die politische Arbeit von vorne. Dann muss ich da so, das ist Politik, es ist nichts festgenagelt. So. Und das verstehen einige Leute, glaube ich, manchmal so nicht. Und wenn ich jetzt sage, okay, das Ergebnis ist so nicht, finde, kann ich mich so nicht mit arrangieren, dann muss ich mal überlegen, was für politische Mittel habe ich, weil Politik besteht aus Interessen, aus Optionen und Intentionen. Dann muss ich mir überlegen, was für ein Interesse habe ich, was für eine Intention habe ich und welche Optionen kann ich jetzt eingehen. Das ist ja der Unterschied zwischen Politik und Polemik. Mit Polemik kann ich keine Politik machen, aber ich kann mit Polemik zum Beispiel politische Prozesse anstoßen, kann sie beschleunigen, kann sie abbremsen oder auch gar zum Erliegen bringen. Aber das hat mit dem politischen Prozess nichts zu tun, weil Politik ist Prozess. Danke für diese Belehrung. Noch einmal zurück zu den... Ich wollte dich nicht belehren, lieber Konstantin. Um Gottes Willen, du als Genau. Sag mal, was würdest du denn Leuten sagen, die jetzt überlegen, zur Politik zu gehen? In Verbindung mit Parteien, in Verbindung mit Alltäglichkeiten und die Verbindung mit Weltrettung. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Nee. Ja, also ich denke mal, jeder will ja die Welt retten und das Mittel der Wahl ist im Moment in eine Partei einzutreten. So, und dann treffen dich halt auf ganz andere Umgebungen, wo man sich anpassen muss, wo es Regeln und Gesetze gibt, die man teilweise nicht versteht, wo es Machtkämpfe gibt und so weiter und so fort. Und das ist halt der Anspruch und das ist die Wirklichkeit und dazwischen irgendwo einen Weg zu finden. Das ist eine sehr gute Frage. Ist das nicht das, was dir auch irgendwo passiert ist? Natürlich bin ich an Anspruch und Realität letztendlich irgendwo auch gescheitert. Mir war das halt eben nicht so bewusst. Na, gescheitert bist du nicht. Ja, aber mir war das, also politisch glaube ich schon, also mir war das ja nicht so bewusst, dass es, also ich habe halt eben so wirklich das Ideal, ich bin jetzt in der Partei und alle haben so wenigstens so ein bisschen dieselbe Richtung. Aber dass das auf einmal in alle Richtungen auseinandersetzt, das war mir nicht klar, weil als Musiker ist es ja durchaus so, man ist in einer Band, ja, und man funktioniert nur so gut, wie die Band funktioniert. Ja? Also ich kann nicht Teamwork, genau. Und ich bin es als Musiker auch gewohnt, dass wenn man jetzt zum Beispiel probt oder so und einer ist der Bandleader oder der Dirigent, dass man sich dem orientiert, was er sagt, macht und tut. Man kann sagen, so pass mal auf, ich hätte jetzt noch die Idee. Aber ich kann nicht anfangen, rumzudiskutieren. Ich habe ja in der Jugend auch Klassik gemacht, hat der Dirigent gesagt, so ja, wir machen das jetzt und so. Und dann konnte man sagen, ja, wäre vielleicht noch eine Idee, so und so. Und wenn er dann gesagt hat, nee, das steht jetzt nicht zur Debatte, dann war die Diskussion auch beendet. Wenn ich jetzt in dem Moment anfange zu diskutieren, darf ich das nächste Mal nicht mal mitspielen. So. Also es ist auch eine Frage der Disziplin. Mhm. Ja, also der persönlichen Disziplin. Was ich auch eben meinte, wie gehe ich mit Mehrheiten um? Und dessen muss man sich bewusst sein, dass man sich halt eben auch mal einem Sachzwang beugen kann. Und dann muss ich mich halt immer überlegen, wie weit kann ich mich damit arrangieren? Also die Grünen hatten ja zum Beispiel damals Zeit mit dem KV-Mandat ja auch eine Austrittswelle, wo viele Leute gesagt haben, da kann ich mich jetzt nicht. Kann ich verstehen, ja. So, das ist auch konsequent. Bei der SPD gab es auch solche Momente. Ja? Bei der SPD gab es auch solche Momente. Ja, da gibt es, glaube ich, da täglich so momentan. Ja, wie gesagt, was würde ich machen? Soweit ist mein eigentlicher Selbstfindungsprozess noch nicht abgeschlossen. Was ich jetzt sagen könnte, sind durch die Piraten bewusst geworden, dass ich ein sehr politischer und sehr demokratischer Mensch bin. Das wusste ich vorher nicht. Ja? Mir ist aber auch bewusst geworden, dass unser Parteiensystem nicht funktioniert. Die Lösung kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, wenn ich die habe, dann bin ich 2025 Bundeskanzlerin. Wieso behauptest du, dass unser Parteiensystem nicht funktioniert? Weil man muss ja auch mal überlegen, ich habe jetzt ein Mandat, dann bin ich ja auch finanziell abhängig davon. Ne? Da bin ich abhängig von meiner Partei, also ich muss meine freie Stimme letztendlich abgeben. Die habe ich nicht mehr, Fraktionszwänge. Ja? Das haben wir ja oft genug erlebt, dass Leute, die gegenüber der Fraktionszwang regelrecht angeprangert worden, die sagen, die haben dagegen gestimmt und die sind die... So, eine freie Meinung zu haben und entsprechend frei abzustimmen, das ist das Urwesen der Demokratie. Meiner Meinung nach. So, und jetzt bin ich in der Partei, arbeite mich da hoch, arrangiere mich, ziehe Strippen, schaffe mir irgendwelche Mehrheiten, mache Versprechungen und so weiter und so fort. Werde jetzt tatsächlich in dieses Mandat gewählt, dann bin ich erstmal abhängig davon, dass ich irgendwann wieder auf diese Liste komme und. Das ist quasi mein Beruf. Ja. Und da denke ich mir, und so funktioniert unser Parteiensystem letztendlich. Und dann denke ich mir, und ohne Partei kommst du heutzutage in kein Parlament, kannst du kein Mandat erringen. Und da denke ich mir, dass die Interessenslagen erstens mal sehr diffus sind. Ich meine, die CDU hat zum Beispiel ihr Geld noch zu Kohls Zeiten gewaschen mit einem Verein der Demokratie. Hier in Koblenz an der Bahnhofstraße hatte der sein Büro. Ja. Ich bin dann halt abhängig von vielen Faktoren, die ich letztendlich nicht mehr selbst bestimmen kann. Bis hin letztendlich zum Wähler. Wählt der mich denn wieder? Ja, so, und ich habe das auch bei den Grünen erlebt, will ich jetzt nicht sagen. Landtagswahl und da war ich bei der Wahlparty, habe ich mir das angeschaut und dann kam das Wahlergebnis und da saß dann jemand, der bis zu dem Zeitpunkt noch im Parlament war, im Landesparlament Rheinland-Pfalz und sagte: Hui, ich bin jetzt arbeitslos. So, das war schon, da dachte ich so, das ist jetzt blöd, ne? Dann sitzt du da, guckst auf den Fernseher und der Fernseher sagt dir, ob du die nächsten 4 Jahre Geld und Brot und Arbeit hast oder nicht. So. Und das ist irgendwie, kann das so nicht sein, finde ich. Das ist aber jetzt für Berufspolitiker. Und was ist mit der Geschichte der Verantwortung? Ich meine, du hast ja viel gelernt, das war ja eine richtig heiße Zeit. Würdest du das nochmal machen? Auch vor diesem Hintergrund? Zu wissen, wo es endet? Ja. So wie die Argonauten seiner Zeit. Genau. Und die griechische Mythologie. Richtig. Ich reite so ein bisschen darauf rum. Ich meine, ich müsste jetzt auch gegen. Reite. So, was sagen die Griechen jetzt momentan zu unserer Politik? Das ist ja eigentlich auch nicht ganz unspannend. Würde ich das nochmal machen? Also, an Betracht dessen, dass also wirklich auch viele Scheißerlebnisse waren, waren auch ein paar sehr tolle Momente dabei. Ja. Ich bin ganz klar sagen. Davon gehe ich aus. Und es war auch eine Aufbruchsstimmung. Also auch so ein bisschen die Idee, wir bewegen was und wir ändern was und kommen da auch einen Schritt weiter. Das war schon da, definitiv. Also dafür würde ich es dann wahrscheinlich, und auch für einige Leute, die ich kennengelernt habe, die ich ja heute noch sehr schätze und auch Kontakt habe, die teilweise noch dabei sind, teilweise nicht mehr dabei sind, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich das auch nochmal machen. Also zum Neuland, da haben ja alle Nerds so gelacht, hier guck mal die Merkel. Die haben aber nicht kapiert, dass die Merkel, clever wie sie war, mit dem Spruch, für uns ist das alle Neuland, ganz, ganz, ganz viele Menschen aus der Seele gesprochen haben. Mir auch übrigens. Ja, natürlich. Ich war 20 Jahre in der Computerbranche. Stimmt, und IT-Spezialist. Und weiß ganz genau, dass es für mich immer noch Neuland ist. Ja, das war ein ganz intelligenter Spruch. Und das haben die Leute einfach, die man sollte nicht auf Leute, die vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder zögerlicher sind und mit diesen Dingen halt auch ein bisschen distanzierter umgehen, was für die jetzigen Generationen ja jetzt auch Selbstverständlichkeiten sind. Da hätte man so ein bisschen mehr Achtung haben müssen. Und das hat die Merkel, hatte das auf dem Schirm. Die hat die ganze digitale Netzbewegung mit diesem Satz erstmal in die Schranken gewiesen. Da haben sie alle lustig gemacht. Die Merkel, guck mal, die Merkel ist doch nicht blöd. Die sitzt genauso mit ihrem Smartphone im Bundestag oder sitzt zu Hause an ihrem Laptop oder wie auch immer. Die weiß, worum es geht. Die ist auch in sozialen Netzwerken, guckt die sich Sachen an. Wir haben zum Beispiel mit Peter Altmaier mal einen Voice-Chat, einen Mumble gemacht. Der hat sich damit auseinandergesetzt. Ich muss sagen, ich habe in der Zeit sehr viel von Peter Altmaier übrigens gelernt. Wir hatten irgendwann uns mal kennengelernt im Saarland, haben da so ein bisschen lose Kontakt gehalten. Gut, jetzt ist er Kanzleramtschef, jetzt nicht mehr so, aber der hat einige Sachen gesagt, die ich mitgenommen habe. Also so bestimmte Kontakte und dass man an bestimmten Punkten wahrgenommen worden ist, auch von etablierten Politikern, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, das war auf jeden Fall was ganz, ganz Wertvolles. Das würde ich auch nie missen wollen. Also so viel zum neuen Neuland und BGE. Bevor du das sagst. Okay. Bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet, ich kriege 1.000 Euro und sonst gar nichts. Muss meine Krankenkasse selber zahlen, meine Rentenversicherung selber zahlen, muss meine Miete selber zahlen und so weiter und so fort. Ist es das, was du meinst? Also da sind wir, also das ist jetzt wirklich, ich merke jetzt, dass es nicht angekommen ist, um was da eigentlich geht. Also genau. Wenn du jetzt ein monatliches Grundeinkommen hast, bedingungslos, ja, dann musst du ja auch nicht mehr für die Rente einzahlen, weil du bekommst ja das Geld, bis du stirbst. Ja. Also das ist ja quasi schon deine Rente. Ja. So ist der eine Punkt. Du bekommst das von Geburt bis zur Rente. Du kannst deine Ausbildung finanzieren, der existenzielle Druck ist dir genommen. Man kann viele soziale Arbeit leisten. Ich kann zum Beispiel auch mal sagen, ich pflege meine Oma, bis sie nicht mehr ist, oder ich ziehe meine Kinder groß und erziehe die. Ja. Diese Freiheiten hast du dann alle. Und Krankenversicherung wäre natürlich indirekt auch damit dabei. Es würde aber auch ohne eine Bürgerversicherung gar nicht gehen. Also das hat aber was mit selektiven und solidarischen Risikoverteilungen zu tun. Das führt jetzt definitiv zu weit. Das ist aber auf jeden Fall eine Bewegung, die ganz, ganz wichtig ist, weil die Leute, also man sagt ja, die Neiddebatte sagt ja, da schaffen die ja gar nichts mehr. Viele schaffen. Und die Mieter? Bitte? Und die Mieter? Die kannst du doch davon bezahlen. Oh. Das heißt ja nicht, dass du nicht mehr arbeiten gehen musst. Das heißt nur, dass du ein Grundeinkommen hast, was deine Existenz in einer gewissen Art und Weise sichert. In Deutschland ist es so, die Teilhabe an der Gesellschaft und an dem gesellschaftlichen Leben wird dir nur dadurch ermöglicht, indem du eine Erwerbsarbeit hast, die dir Geld einbringt. Hast du das nicht, bist du von der Teilhabe an dieser Gesellschaft ausgeschlossen. Da stehst du unter einem irrsinnigen sozialen und existenziellen Druck. Naja. Wenn eine Gesellschaft so agiert und sagt, so, du kannst aber nur teilhaben, wenn du entsprechend Geld verdienst, dann müsste auch die Wirtschaft und der Staat oder wie auch immer dafür sorgen, dass alle Menschen Arbeit finden. Ja, wenn man jetzt mal so das sagt, ja, da gibt es aber die Faulenzer und so, ja klar gibt es die, gab es früher schon, die wird es jetzt so geben, aber zu erkennen, dass einer Familie, die unter diesem wirtschaftlichen Druck steht und vielleicht auch schon resigniert hat, dass denen dieser Druck genommen wird und die nächste Generation vielleicht die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und zu entwickeln. Das wird nicht erkannt, ja. Und das ist ganz fatal. Würde da der Staat nicht auch Geld sparen? Weil ich meine, wenn ich so sehe, was da zugeschusst wird und nochmal zugeschusst, die Leute bezahlen ja weitaus mehr als 1.000 Euro an die einzelnen Empfänger. Ja, es gibt da jetzt verschiedene Modelle. Es gibt auch diese Ideen von der negativen Einkommensteuer und, und. Der Staat würde unterm Strich schlanker werden. Also ich meine, Hartz-IV-Gesetzgebung blickt doch keine Sau mehr wirklich durch. Und das, was da mit den Menschen teilweise gemacht wird, ist unfassbar. Es ist einfach schlecht. Also auch die Leute, die für das Jobcenter arbeiten müssen, das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Der Verwaltungsapparat der ganzen Rentenversicherung würde ja wegfallen. Es würde wegfallen, die Krankenkassen wären nicht mehr, ich glaube, warte mal, wie viel haben wir? 50, 60, es gäbe dann vielleicht regional 10 verteilt, keine Ahnung. Das würde definitiv den Staat schlanker machen. Und die Wirtschaftskraft würde ja auch steigern. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Der Großteil der Menschen, die dieses Geld bekommen, würden das Geld auch wieder ausgeben müssen, zwangsläufig. Ne? Das wird zu kompliziert. Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz großes Thema, mit dem die Leute sich wirklich mal ganz unvoreingenommen beschäftigen sollten. Aber sag das bitte in zwei Sätzen, weil dir das so wichtig ist. Das möchte ich nochmal. BGE, bedingungslose Grundeinkommen, weil es die kreativen Ressourcen einer ganzen Gesellschaft freisetzt. Und wir haben nun mal keine Ressourcen mehr, was jetzt so, sag schnell, so Energieressourcen, Öl oder so, das haben wir ja nicht. Und auch der ganze Maschinenbau und der ganze Entwicklung, das ist auch nicht mehr so, dass so der große und die Forschung, die wir Entwicklung, das, was halt eben letztendlich auch unsere Welt ausmacht, das Weiterkommen, das wird damit freigesetzt. Das ist eine kreative Ressource, die man damit freisetzt. Okay. Also wir brauchen. Abgesehen von den sozialen Hintergründen, dass halt tatsächlich auch mal wieder Familienleben stattfinden kann, weil nicht beide Eltern arbeiten gehen müssen oder sich jemand, der ganze soziale Bereich wird entlastet. Ich weiß, wovon ich rede, meine Frau ist examiniertes Rotkäppchen. Wenn die aus dem Nähkästchen erzählt, was in so einem Altenheim los ist, Halleluja. So. Und viele Leute sagen, ja, ich würde gerne die Mutter zu Hause haben oder den Vater, aber ich kann es halt einfach nicht. Ich muss arbeiten gehen, um ein bisschen Existenz zu haben. Die könnte meine bedingungslosen Grundeinkommen sagen, hey, ich bleibe zu Hause und kümmere mich um den Opa. Es ist ja auch die Frage, wie die Gesellschaft das wahrnimmt. Ja? Ich erlebe das ja da so. Ja, ich bin auf die Malediven geflogen. Schon rum? Nee. Also, ich bin auf die Malediven geflogen. 12 Stunden und was ein Stress. Und dann waren wir da und so weiter. Oh ja, du bist auf die Malediven geflogen. Wenn du jetzt aber erzählst, so, ja, wir haben das Wochenende mit der Oma im Schrebergärtchen verbracht und ich habe die abends noch ein bisschen spazieren gefahren, fand die toll, die ist so gerne am Floß und so. So, das wird ja überhaupt nicht wertgeschätzt. Also, das ist halt so die Wertschätzung der Gesellschaft, der Familie, diese Dinge, weil nun mal alle Menschen unter diesen existenziellen Drücken stehen. Ich sehe schon, wie wichtig dir das ist. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber ich würde damit auch nicht alles erklären und beweisen wollen. So. Dankeschön. Hat mir sehr gefreut.